dann sind einfach das ist eins alles over, also in meinen Interkasten, eins alles in einer alle in einer Anste aus, als sie in einer Wachstine verschlossen. Eine Initiation von Erstras, in einer Wachstine-Schakasse, die erwachsen auf in einer Wachsen-Naft, eine auf Erstras in einer Wachsen-Naft-Dakar, aber dann hast du aber auch noch nicht so kolob, aber es ist in der Mathe-Knie-Namin und es ist in der Wachsen-Namin, ein Schemler-Konst-Eis-Eis-Agnia. Jo, jo, det måste jag faktiskt inte göra snabbt nu, att man har snabbt en affär. You're like, oh,